Landing gear down and locked. Main gear touchdown. Hurley now deploying the drag chute. Ferguson rotating the nose gear down to the deck. Nose gear touchdown. Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end. Take this opportunity to congratulate you, Atlantis, as well as the thousands of passionate individuals across this great spacefaring nation who truly empowered this incredible spacecraft, which for three decades has inspired millions around the globe. Job well done, America. Hey, thanks, Butch. Great words. You know, the space shuttle's changed the way we view the world, and it's changed the way we view our universe. There's a lot of emotion today, but one thing's indisputable. America's not going to stop exploring. Thank you, Columbia, Challenger, Discovery, Endeavor, and our ship Atlantis. Thank you for protecting us and bringing this program to such a fitting end. God bless all of you. God bless the United States of America. Inspiring comments, Atlantis. We'll meet you on 5-3. Comport Nummer 274, Ende einer Ära. Hallo und herzlich willkommen zum 274. Comport, den ich am heutigen, eigentlich total verregneten Freitag, dem 22. Juli 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir... It is 12:07. Ja, ja. Und das eigentlich verregnet bezieht sich sogar auf Regenradar, laut dem eigentlich schon seit Stunden hier riesige Regenmengen hätten sein sollen. Aber ich habe dann eben mal ein Bewegtbild angeguckt. Die hängen alle im Osten fest. Das Intro ist übrigens eine Shuttle-Landung. Die letzte Shuttle-Landung überhaupt, hört man ja auch schon. Und mit Ende einer Ära beziehe ich mich auch aufs Shuttle und nicht so sehr auf Elena oder das weiße MacBook. Die enden auch beide in diesem Podcast, aber sind mir nicht ganz so wichtig. So, und was es dann aber zu hören gibt, ist ansonsten wieder das Übliche, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space, ein letztes Mal, und Mafia. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, indem ihr einfach weiterhört, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte, in der ich verstaut habe, die unfähigste Regierung, die wir haben. Gut, wir haben nur die eine. Neues von der Kirche. S21-Meldungen sind auch mal wieder aufgetaucht und mehr. Rauschige 15 Grad. More cloudsige than sun. Das hatte ich auch noch nie. Cool Greetings. Die 15 Grad, die fühlen sich wie 16 oder 13 an. Je nachdem, wie man fragt, und windig ist es. Nämlich hier 26 und in dem anderen, keine Ahnung, schon wieder vergessen. Egal, windig. Und da bin ich wieder. Mit BAHZTIG. Die Bundesagentur für Arbeit kritisiert häufige Änderungen in der Hartz-IV-Gesetze. Vorstandsmitglied Alter, sagte der Frankfurter Rundschau. Seit der Reform vor 6,5 Jahren seien die Gesetze 60 Mal geändert worden. Rechnerisch vergingen keine 6 Wochen ohne neue Vorschriften. Zwar sei es nicht verwunderlich bei einem so umfassenden Projekt, dass bei einem so umfassenden Projekt nachgesteuert werden müsse, meinte Alt. Man könne aber gute Ideen sammeln und in größeren Zeitabständen verarbeiten. Man könnte es auch einfach sein lassen. Was denn für gute Ideen? Wann hatten die denn bei Hartz IV das letzte Mal eine gute Idee? Das muss auch schon wieder Jahre her sein. Oder ich bin nicht in der Lage, gute Ideen zu würdigen. Kann ja alles sein. Und dann spart die BA übrigens an Filialen, ist auch vom letzten Freitag Nürnberg DPA. In Deutschland sollen Arbeitslose künftig von noch weniger Arbeitsagenturen betreut werden. Mit sogenannten Geschäftsstellen solle aber trotzdem eine flächendeckende Beratung der Jobsucher gesichert bleiben, betont eine Sprecherin der Bundesagentur. Nach einem heute vorgestellten Reformkonzept soll die Zahl der Arbeitsagenturen von derzeit 178 auf 156 verringert werden. Klingt mir arg wenig. Da hat ja irgendwie jede durchschnittliche Krankenversicherung mehr Niederlassungen. Die übrigen Agenturen würden bis auf ganz wenige in Geschäftsstellen umgewandelt. Jetzt müsste mir mal bei Gelegenheit jemand erklären, wo der Unterschied zwischen einer Agentur und einer Geschäftsstelle bei denen ist. Nach meinem naiven Verständnis würde ich erstmal Agentur gleich Filiale übersetzen. Ne, so aus dem Bankenbereich. So, und das heißt für mich ganz blöd, die wandeln Filialen in anders benannte Filialen um. Ja, also ich meine, irgendein inhaltlicher Unterschied müsste da schon noch existieren. Der Niesel ist da. Ich bin dem Niesel nicht entkommen, das heißt, ich werde in Teil 3 aller spätestens dem Regen nicht mehr entkommen. Kleingeschäftsstellen könnten nur noch an 2 bis 3 Tagen in der Woche geöffnet sein, hieß es. Damit man dann die Hartz-IV-Empfänger noch besser gängeln kann. Oder was? So, wie auch immer, Neues von der unfähigsten Regierung, die wir haben. Steuerunglauben Berlin, der PA. 4 von 5 Bundesbürgern glauben nicht, dass es zu den von der Koalition angekündigten Steuersenkungen ab 2013 kommt. Nur 17% erwarten, dass kleine und mittlere Einkommen entlastet werden. Geht aus dem ZDF-Politbarometer hervor. 69% finden die Steuersenkungspläne richtig. Fast 2/3 der Bundesbürger wollen, dass die aktuellen Steuermehreinnahmen hauptsächlich für den Schuldenabbau eingesetzt werden. 69% finden die Steuersenkungspläne richtig, aber fast 2/3 wollen, dass die für den Schuldenabbau. Hä? Gaga. Was mich halt überhaupt nicht überrascht hat, die Tatsache, ja, niemand glaubt dran. Ja, ach, bei einer Regierung, die sich nicht mal mehr an BVFG-Urteile hält. Ich weiß nicht, also ich traue denen nicht weiter, als ich sie werfen kann. Und Merkel sieht irgendwie danach aus, es könnte sie eine Knappigkeit zu schwer sein, als dass ich sie werfen könnte. Na? Aber hey, ist eine Meldung vom letzten Freitag. Am Samstag habe ich mir hier dann die Brüllkosten reingeklebt. Berlin DPA, die Bevölkerungsentwicklung stellte Deutschland nach Einschätzung von Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Bröllrich vor große Herausforderungen. Das demografische Problem komme mit aller Macht auf uns zu, sagte Bröllrich. Der Minister zeigte sich allerdings skeptisch bezüglich der Forderungen wegen des Fachkräftemangels, die Zuwanderung nach Deutschland auszuweiten. Zuwanderung bringe nicht nur volkswirtschaftlichen Nutzen, sondern auch hohe Kosten, sagt der Friedrich, auch mit Blick auf die gesellschaftliche Integration von Zuwanderern und ihren Familien. Ja, also ich meine, wenn wir schon mal Kosten gegeneinander abwägen, Herr Brüllrich kostet die Freiheit, und zwar aller Bürger. Na, und wie war das Franklin-Zitat? Wer essentielle Freiheit gegen ein bisschen Sicherheit eintauschen will, er kriegt keins von beidem oder verdient keins von beidem, irgendwie so. Na, also, Herr Brüllrich, halten Sie die Fresse und verpissen Sie sich. So, dann gibt's hier noch den Kohl-Opa, habe ich einfach mal bei Fefe rausgeholt, nachdem es mir vorher an dem Sonntag schon begegnet war, irgendwo anders. Kohl über Merkels Europapolitik, Doppelpunkt Anführungszeichen, die macht mir mein Europa kaputt. Fefes Kommentar, wahahaha. Hier. Reicht schon. Dann ist Wuff gefegreist. Das war irgendwie am Sonntag dann plötzlich eine große Skandalmeldung. Nämlich, der Trick ist sehr, es gab irgendwie ein ZDF-Sommerinterview mit dem Bundespräsidenten. Und zwar in Norderney war es, glaube ich. Ja, genau, Norderney. Und das sah irgendwie, so die Andeutung war ja, der ist jetzt da, weil er da jetzt Urlaub macht. In Wirklichkeit ist er nur mit Flugbereitschaft dahin geflogen, um sich da interviewen zu lassen, um dann hinterher wieder zurückzufliegen. Ich meine, wenn Gerüchten zufolge eine Frau Merkel aus den Dolomiten zu einer Buchvorstellung nach Sylt per Flugbereitschaft der Bundeswehr gelangt, was natürlich überhaupt keine private Veranstaltung ist, um dann hinterher wieder in ihren Urlaub per Flugbereitschaft zurückzufliegen, soll ja auch schon mal passiert sein. Dann wundert mich so ungefähr gar nichts mehr. Na, also, ja. Wuffi lässt sich zu einem Interview fliegen, um so zu tun, dass er da jetzt Urlaub machen würde. Da will er wohl auch irgendwie Urlaub machen, aber eben nicht jetzt. Ja, ich meine, er hat auch noch irgendwie ein Atomausstiegsgesetz, was er doch gerade zu prüfen hat. Bevor er nicht in irgendeiner Art und Weise entschieden hat, ob er entweder es unterschreiben wird oder ob er es nicht unterschreiben wird, weil wäre sowieso nicht angemessen, dass der Mann einfach so in den Urlaub verschwindet. Also ich meine, wenn ich jetzt zu meinem Chef sage, nö, das mache ich da nicht, ich mache jetzt Urlaub, da sagt mein Chef zu mir, nein, machst du nicht. Du machst das hier erst fertig. Na, also bitte. Tee. Und das war jetzt dann irgendwie die große Aufregermeldung. Oh mein Gott, Skandal, wir werden alle sterben. Ja, also, ja, die faken. Das machen die aber alle. Von daher, ich bilde mir ein, dass irgendwo ganz leise im Hintergrund ein Motorflugzeug zu hören sein könnte. Oh ja. So, dann gibt's die Hader-Treuung. Die bayerische Sozialvollidiotin Hader-Tower besteht ungeachtet der Sparzwänge auf die Einführung eines Betreuungsgeldes. Die CSU-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, derzeit wird gerade von der CDU so getan, als könne nur Kinderkrippen das Wohl von Kleinkindern sicherstellen. Das Gegenteil sei der Fall. Daher benötige man ein elternunterstützendes Signal. Familien müssten ohne Rechtfertigungsdruck den eigenen Lebensentwurf verwirklichen können, betonte Frau Hader-Tower. Aha. Und dabei gibt sie dann vor, welche Entwürfe es zu geben hat und alle, die sie nicht vorsieht, die hat es gefälligst nicht zu geben oder wie oder was. Wie ist das eigentlich in Bayern? Sind da gleichgeschlechtliche Lebensverhältnisse inzwischen erlaubt? Oder werden Homosexuelle immer noch ausgepeitscht, umgebracht oder was weiß ich, was früher mit denen gemacht wurde? Na, also jetzt würde mich ja alles nicht überraschen. So, dann gibt's CZU-Bereicherei. Die CDU lehnt eine Verallgemeinschaftung der Zinsen in der Eurozone zur Bekämpfung der Krise ab. Dies gäbe einen falschen Anreiz, sagte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe nach Beratungen der Spritzengremien. Um zu niedrigeren Zinslasten zu kommen, müssten verschuldete Staaten wie Griechenland eigene Sparanstrengungen fortsetzen. FDP-Außenpfeife Guido Westerbrolle erwartet vom bevorstehenden EU-Sondergipfel ein klares Bekenntnis der Europäer zu Europa. Ja, Sondergipfel war jetzt irgendwie gerade und Ergebnis ist, Griechenland kriegt nochmal ein bisschen Geld. Wie großzügig! Na, ich meine, ihr hättet Griechenland auch einfach in die Pleite rutschen lassen können, denn diejenigen Staaten, die da am meisten was davon gehabt hätten, negativerweise, das wären A, griechische Banken, die relativ viele griechische Anleihen halten, und B, würden dann irgendwie Deutsche Bank und Co. plötzlich wieder auf der Matte stehen und nach Geld jammern. Ach nein, die Deutsche Bank hat ja noch nie Staatsgeld bekommen. Die hat dann nur davon profitiert, dass andere Banken Staatsgeld bekommen haben, was sie dann bekommen hat. Hust. So ein Zufall aber auch. Na, also, ja. Also das Ergebnis ist eigentlich so wirklich in Handfest gar nichts. Na, und irgendwie hier da die Zinsen da, bla und Fasel. Also ich meine, man kann natürlich irgendwie Griechenland Kredite geben, die dann zu 99% verzinst werden. Da kann man sich allerdings an einem Finger ausrechnen, dass Griechenland sich das schlicht und ergreifend nicht wird leisten können. Und irgendwann schlicht und ergreifend an dem Punkt ankommt, wo Griechenland die Kredite nicht mehr bezahlen kann. Na, und also die Rettungskredite, die da jetzt bisher vergeben wurden, die haben alle auch noch heftige Zinsen dran kleben gehabt, sodass auch auf absehbare Zeit kein Ausgang aus der Krise zu erkennen war. Also, na, ich bin ja nur irgendwie kein Bankenspezialist, aber das fällt selbst mir auf. Und das will vielleicht mal irgendwie was heißen, aber hey. Ach, und die SPD hat die Bundesregierung für ihr Verhalten in der Krise scharf kritisiert, zugleich aber ihre Zusammenarbeit angeboten. Wo dann irgendwie Sigi Pop, Steinschreier und Stein, Steinmeier und Steinbrück, genau. Also die drei Oberfurzvollidioten, die sich hingesetzt haben und so getan haben, als wären sie irgendwie jetzt die Entscheidungsträger. Steinbrück ist meines Wissens durch überhaupt gar nichts demokratisch legitimiert, er ist nur ein Bundestagsabgeordneter. Aber hey. So, dann gibt es ein Ende einer Ära, was ich aber gar nicht meinte mit dem Titel, sondern das Elenende. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass die Bundesregierung das umstrittene System für den elektronischen Entgeltnachweis Elena beerdigen will, schreibt Markus von Netzpolitik am 18.17.56. Das Bundeswirtschaftsministerium und das Arbeitsministerium einigten sich darauf, den elektronischen Entgeltnachweis Elena schnellstmöglich einzustellen, wie die Ministerien am Montag mitteilten. Sie begründeten das Aus mit dem Datenschutz. Die sogenannte qualifizierte elektronische Signatur werde sich nicht schnell genug verbreiten. Diese sei aber für das Elena-Verfahren datenschutzrechtlich zwingend geboten. Dass sie bei Elena plötzlich mit Datenschutz anfangen zu argumentieren, finde ich ja putzig. Ne? Elena ist vor inzwischen fast 10 Jahren mal irgendwann als Jobcard angefangen. Nachdem dann die Jobcard irgendwie nichts wurde, haben sie da zusammengedampft. Alles, was übrig geblieben war, ist dann eine verdachtsunabhängige Gehaltsvorratsdatenspeicherung Beschäftigter. Abhängig Beschäftigter, genau, ist der Begriff, der mir da gerade nicht einfiel. Na, und alles, was Elena bisher im Wesentlichen gemacht hat, ist seit 01.01.2010 jede Gehaltsabrechnung in irgendeiner Art und Weise übermittelt bekommen zu müssen. Und die einfach mal zu speichern. Eine Beauskunftung der Datenbank war nicht vor 2012, war glaube ich irgendwie das Datum vorgesehen, irgendwie sowas. Und die offizielle Begründung, warum das eigentlich mal gemacht wurde, war, naja, also es gibt ja ein paar ganz seltene Ausnahmefälle, wo man irgendwie eine Bescheinigung vom Arbeitgeber braucht, für zum Beispiel, wenn man irgendwie Wohngeld oder irgendwie sowas beantragen würde. Und man müsse ja die Bürokratie für die Arbeitgeber reduzieren, wenn diese selten auftretenden Bescheinigungen benötigt würden. Das könnte man ja dann auch einfach alles mal an Daten schon mal auf Verdacht Vorrats sammeln. Für den Fall, dass man sie benötigen könnte, könnte dann nämlich aus dieser Datenbank die Informationen für die Bescheinigung rausfallen. So, ein Auslesen, wie gesagt, ist zu keinem Zeitpunkt implementiert gewesen. Keine Ahnung, ob das noch irgendwann gekommen wäre. Auf jeden Fall hat jetzt irgendwie, haben Arbeits- und Wirtschaftsministerium jetzt beschieden, dass sie das denn jetzt doch mal irgendwie dann doch nicht mehr einführen wollen. Erst vergangene Woche hatte das Arbeitsministerium eine Frist zur Einreichung einer Stellungnahme beim Bundesverfassungsgericht verstreichen lassen. Na, also an sich gegen diese verdachtsunabhängige Gehaltsvorratsdatenspeicherung war auch das BFFG schon eingeschaltet und wird in nicht gar so ferner Zukunft irgendwann ein Urteil hätte in nicht gar so ferner Zukunft ein Urteil sprechen können, was eventuell unter Umständen vielleicht hätte feststellen können, dass das, was da gespeichert wurde, ohne Grundlage und ohne irgendwelche Datenschutzbestimmungen da sauber dabei liegen zu haben, ne, Datensparsamkeit gilt übrigens auch immer noch für Bundesregierung, dass das eventuell unter Umständen mit informationeller Selbstbestimmung nicht so richtig vereinbar hätte sein können. Ne? Weil es ist nicht so, als hätte ich irgendwie die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass meine Gehaltsdaten in Elena gespeichert werden. Ja, und der größte Brüller war von wegen, ja, Bürokratie reduzieren, naja, also die kleinen Betriebe, die hatten dann das Problem, dass sie sich erst irgendwie eine Software für teuer Geld zulegen mussten, die überhaupt an Elena Daten übermitteln konnte, dann jeden Monat die Daten dahin schieben mussten, nur um gegebenenfalls einen alle paar Jahrzehnte mal auftretenden Formularblub nicht ausfüllen zu müssen. Mit diesem Formularblub, da gab es dann irgendwie im Zweifelsfall den einen Personalsachbearbeiter, der wusste, wie man das Ding ausfüllt, aber Elena erstmal war für die auch neu. Jeder, der also Gehaltsabrechnung gemacht hatte, musste dann irgendwie mit Elena umgehen können. Ergebnis ist, es hat genau niemandem irgendetwas genutzt. Und da liegt jetzt ein Datenhaufen, den man nicht mal beauskunften kann. Also hier so Bundesdatenschutzgesetz, Auskunft über mich gespeicherten Daten ist nicht möglich, weil ein Auslesen haben sie ja leider noch gar nicht. Oder anders ausgedrückt, die haben sich nicht an die Gesetze gehalten. So, und jetzt wird das Ding eingestellt. Aber die Regierung hat auch schon angekündigt, ja, also wir haben da ja Erfahrungen mitgesammelt und die wollen wir natürlich weiterverwenden. Oder anders ausgedrückt, die nächste verdachtsunabhängige irgendwas Vorratsdatenspeicherung, die wird kommen. Da kann man sich eigentlich fast schon drauf verlassen. So, da gibt's die Nullthemenpartei. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Zastrow will die für 2013 geplante Steuerentlastung vorziehen, wenn es die Wirtschaftslage zulässt. Vom Aufschwung müssten endlich die Arbeitnehmer profitieren, nicht nur Finanzminister, Stadtkämmerer und Griechen, sagte Zastrow der Zeitung Die Welt. Springerpresse, natürlich. Sollten die Konsolidierungsziele erfüllt werden, gäbe es keinen Grund mehr, mit Steuerentlastungen zu warten. Was für Konsolidierungsziele? Und meines Wissens ist frühestens 2014 mit einem potenziell ausgeglichenen Haushalt, der also nicht mehr neue Schulden aufnimmt, als alte Schulden begleicht. Wenn sie denn überhaupt Schulden schon begleichen. Na, also, was soll denn der Scheiß? Hey, FDP-Vollidioten, jetzt ist euer ein Thema vorbei, weil ihr habt ja jetzt die offizielle Zusage bekommen, dass im Koalitionsvertrag drin steht, was im Koalitionsvertrag drin steht. Mehr ist ja die Einigung nicht. Und jetzt kommen da so irgendwelche Dumpfpfeifen noch aus dem Gebüsch und verlangen, aber jetzt sofort! Ausrufezeichen. Nach Einschätzungen des FDP-Finanzexperten Fricke können Bund, Länder und Gemeinden in diesem Jahr mit Mehreinnahmen von bis zu 50 Milliarden Euro rechnen. Ja, bis zu Trilliarden. Bis zu. Tendenz potenziell wahrscheinlich irgendwie knapp weniger. Däh. Das ist erbärmlich, was die da abziehen. Dann gibt's die Lohnsenke. Berlin, die realen Nettolöhne von Geringverdienern sind seit der Jahrtausendwende stark gesunken. Bei Beschäftigten in den unteren Einkommensgruppen hätten die Einbußen 16-22% betragen, berichtete die Berliner Zeitung unter Berufung auf das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Nicht bekannt dafür, arbeitnehmerfreundlich zu argumentieren. Im Durchschnitt aller Beschäftigten seien die Nettogehälter zwischen 2000 und 2010 preisbereinigt um 2,5% zurückgegangen. Aha, Aufschwung. Wo ist er denn? Hm? Also so global galaktisch betrachtet haben wir Lohnsenkungen. Na? Also okay, Nachdenkseiten weist darauf hin, dass sie da schon länger darauf hinweisen, aber mir fällt dazu nur ein, hey, wenn der Aufschwung mal irgendwo ankommen soll, dann könnte Frau Merkel sich ja mal dafür einsetzen, dass die Gehälter und Löhne entsprechend auch mal steigen. Mehr als die Inflationsrate. Und wenn sie das nämlich alle quer durch die Landschaft tun, wäre das gut für die Konjunktur im Inland. Das wiederum wäre gut für ganz Europa. Das Belfi da hinten will jetzt nicht ernsthaft hier rüberkommen, oder? Sonst muss ich nämlich den zugehörigen Menschen mal anbrüllen, dass er sein blödes Belfi einfach nur an eine Kette legen soll. Also, na? Das geht den Angaben zufolge aus den Umfrageergebnissen des sozioökonomischen Panels SOEP hervor. Ja, Mensch, kümmere dich um dein blödes Belfi. Vor allen Dingen, wenn das Belfi die ganze Zeit immer nur rumbellt. Meine Fresse. Ich bin damals aus Rissen abgehauen, weil mir das zu viele Belfiecher waren. Ja. Die Wirtschaft ist seit der Jahrtausendwende ordentlich gewachsen, sagte DIW-Verteilungsforscher Markus Grabka der Zeitung. Die Gewinne und Vermögenseinkommen seien insgesamt sogar kräftig gestiegen, doch bei den meisten Erwerbstätigen sei vom Wirtschaftswachstum nichts angekommen. Ja, genau genommen sogar negativ, ne? Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger warf der Bundesregierung Untätigkeit vor. Es gibt Möglichkeiten, die Löhne zu stabilisieren, doch die Politik interessiert sich nicht dafür, sagte er der Berliner Zeitung. Ja, ne, also, das ist übrigens eine AfP-Meldung hier. Ich wusste doch, dass hier irgendwo noch eine Quelle stehen muss. Bofinger plädierte dafür, Arbeitnehmer bei den Sozialabgaben zu entlasten. So sollten die Arbeitgeber künftig wieder die Hälfte der Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung übernehmen. Eine solche Rückkehr zur Parität würde den Staat keinen Cent kosten, betonte der Professor an der Universität Würzburg. Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit sprach sich für einen Mindestlohn aus. Im Niedriglohnsektor gäbe es inzwischen Auswüchse, die man beschäftigungspolitisch nicht rechtfertigen kann, erklärte der Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, Joachim Möller. Na, also, ja, natürlich. Hallo? Na, also, das darf einem dann doch irgendwie auffallen. Es gibt immer mehr Aufstocker, immer mehr Leute, die also weniger Lohn-Gehalt bekommen, als sie zum Leben absolut minimal mindestens gemäß Hartz IV benötigen würden. Das deutet darauf hin, dass da irgendwo das Geld versackt. Und zwar nicht bei den Arbeitnehmern. Na, also, ja. Habe ich mich am Dienstag reingeklebt. Auch am Dienstag gab es das Leiblos, weil nämlich der Beschäftigungszuwachs auf dem deutschen Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr vor allem auf die Zunahme von Zeitarbeit und Minijobs zurückzuführen ist. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, trug die sogenannte atypische Beschäftigung zu gut 75% zum Wachstum bei, schreibt die Radio Wissen Weltnachrichten. Na, also wir haben hier zwei Meldungen. Die eine sagt, es werden keine normalen Jobs mehr, entstehen nicht mehr. 25% der neuen Jobs sind nur noch normal. Also 75, der Rest sind irgendwie Zeitarbeit oder befristet oder Teilzeit oder und. Befristete Teilzeit... Zeitarbeit. Super. Großartig. Na? Und die Löhne und Gehälter haben in den vergangenen 10 Jahren also 2,5% miese hingelegt. Real. Na, darf einem dann irgendwie mal auffallen, so wie Aufschwung, was für ein Aufschwung. Ne? Ich mache mich über den Aufschwung hier schon die ganze Zeit lustig. Aufschwung, was für ein Aufschwung. Ich sehe hier keinen Aufschwung. Von meinem Konto ist kein Aufschwung. Na, turns out, ich bin da offensichtlich gar nicht so Ausnahme. So, dann gibt es die Bonner Bremser. Bonner Beschäftigte des Verteidigungsministeriums fordern von Kanzlerin Angela Merkel, die Umzugspläne von Verteidigungsminister Thomas de Terrier zu bremsen. Na, also der hat irgendwie sich überlegt, es wäre vielleicht mal an der Zeit, irgendwie das Ministerium nicht an zwei Standorten zu haben. Ich meine, rein formal würde sich mir die Frage gestellt, warum zum Kuckuck es sich Deutschland eigentlich leistet, so zwei halbe Hauptstädte zu haben. Weil ne, jedes Ministerium, absolut jedes, hat zwei Standorte. Einen in Berlin, da wo offiziell die Regierung sitzt, und einen in Bonn, da wo offiziell genau gar nichts sitzt. Es gibt aber Ministerien, die haben da ihren Hauptsitz. Leuchtet mir irgendwie nicht ein, außer dass sie hysterisch gewachsen, halt damals TM, in einem Bonn-Berlin-Dingens-Vertragsgesetz-Dingsbums, sich darauf geeinigt haben, dass man Bonn ja nicht gleich ausbluten lassen kann. Ist die Frage, wie lange will man Bonn jetzt eigentlich noch subventionieren, indem man da Ministerien hält, die man da gar nicht halten muss? Keine Ahnung, ob das in Berlin so schnell aufzubauen wäre, aber ne? So mittelfristig ist vielleicht mal was. Dann gibt es die Senkablehnung. Die FDP fordert Steuerentlassung. Gesamtmetall warnt dagegen vor Haushaltsrisiken angesichts der Schuldenkrise. Der haushaltspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Norbert Bartle sieht nur wenig Spielraum für Steuersenkungen. Es wäre schon viel erreicht, wenn es gelinge, den stark progressiv steigenden Steuertarif etwas zu bereinigen, sagte der CDU-Politiker der Passauer Neuen Presse. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Martin Kannegießer, sprach sich gegen die Senkung von Steuern oder Sozialabgaben aus. Arbeitgeberverband. Jetzt gibt es also auch schon Arbeitgeberverbände, die ganz ausdrücklich sagen, dass sie übrigens gar nichts von Steuersenkungen halten. Und, wird es der FDP auffallen? Ist übrigens Quelle Welt, gefunden in Nachdenkseiten. Wenn sogar die FDP-nahen Arbeitgeberverbände völlig zu Recht und mit sehr guten Argumenten gegen Steuersenkungen protestieren, dann müsste doch bei der Ein-Themen-Partei alle Warnglocken bimmeln. Aber weit gefehlt, so viel zum Thema, die FDP muss ich breiter aufstellen. Ja, reicht mir schon. Ist von Mittwoch. Auch am Mittwoch gab es das Portal. Bundesministerin Aigner schaltet heute in Berlin das Internetportal lebensmittelklarheit.de frei. Ja, offiziell hat sie mal irgendeinen Knopf gedrückt und dummerweise war aber von außen so ungefähr gar nichts erreichbar. Und zwar ungefähr nie, weil die angeblich Trilliarden an Zugriffen pro Nanosekunde gehabt hätten. Was, also, wie war das irgendwie? Facebook 2010 mal 2 hätten die als Last gehabt. Also entweder waren da extrem viele Leute extrem interessiert oder irgendwelche Lebensmittelverbände haben mit der Low-Orbiting Iron Cannon rumgespielt. So, dann ist Niebel völlig konzeptlos. Waffengeschäfte sind nach den Worten von Entwicklungshilfeminister Niebel mit dem Menschenrechtskonzept seines Ressorts vereinbar. Menschenrechtskonzept seines Ressorts. Er hat kein Menschenrechtskonzept seines Ressorts, wenn da Waffenlieferungen mit vereinbar sind. Die Stabilisierung einer Region trage durchaus dazu bei, die Menschenrechte zu wahren, sagte Niebel der Wochenzeitung. Genau, wenn alle Leute einfach abgeballert werden, das trägt völlig zur Stabilisierung bei, weil ein auf Null stabilisierter Wert ist ja auch stabil. Reicht mir schon. So, von Freitag gab es ein Bafizit. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet in diesem Jahr nur noch mit einem Defizit von 1,9 Milliarden Euro. Geht aus einer heute veröffentlichten Finanzprognose der Behörde hervor. Ursprünglich war ein Minus von 5,4 Milliarden Euro erwartet worden. Den Fehlbetrag muss die Behörde durch die Aufnahme eines Darlehens beim Bund ausgleichen. Bliblablub. Also der BA geht's auch gut, den Arbeitnehmern geht's nicht gut. Ja Mensch, dann können wir es doch so lassen. Am Samstag gab es die Death Parade, die weiter geleugnet wurde. Der Duisburger Oberbürgermeister Adolf Blubberland, Sauerland, schließt Fehler der Stadt als Ursache für die Love Parade-Katastrophe weiter aus. Zurücktreten will der umstrittene CDU-Politiker laut Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung nur, wenn ihm Fehler in seinem Aufgabenbereich nachgewiesen würden. Politische Verantwortung? Glaubt der Kerl eigentlich noch, dass er auch nur die geringste Aussicht darauf hat, ernsthaft wiedergewählt werden zu können? Wenn er jetzt ein Jahr lang alles ausgesessen hat und immer noch leugnet, irgendeine Form von Verantwortung, und sei es auch nur die politische, zu haben. So, dann sollen die BND-Pläne angeblich doch wichtig gewesen sein. Berlin DPA, die verschwundenen Baupläne für die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin sorgen weiter für Wirbel. Nach Informationen des Magazins Focus enthalten sie nun doch sicherheitsrelevante Einzelheiten. Die Zeichnungen zeigen angeblich Einzelheiten über Laboratorien, Einzelbüros und ein großes Spezialarchiv. Zudem gäbe es präzise Angaben über Sicherheitsschleusen, Spezialverglasungen, Notausgänge sowie Einbruchshemmungen. BND-Präsident Ernst Urlau hatte dagegen. Also die Frage, die sich mir wieder stellt, wenn ich sowas lese, ja, und da mag sonst was drin stehen, aber was kann jemand mit diesem Wissen alleine anfangen? Na, also kann da jemand plötzlich irgendwie in die BND-Zentrale einbrechen, wenn er weiß, wo Sicherheitsglas ist und was für Einbruchshemmungen die da haben? Also, so Einbruchshemmungen, also zumindest bei Panzerglasscheiben, ist das meines Wissens so, dass die einfach dafür ausgelegt sind, dass sie so und so viel Schläge mit irgendwie harter Bewaffnung überstehen. Und wenn da jetzt drinne steht, ja, kannst du 45 Mal mit irgendwie einem großen Hammer gegenhauen, ohne dass es kaputt geht, garantiert der Hersteller für, ja, dann weißt du, okay, du musst halt 46 Mal zuschlagen. Aber wenn du da wirklich dringend rein willst, dann musst du da sowieso so lange zuschlagen, bis da halbwegs ein Loch drin ist. Und nach 46 Mal kann übrigens auch niemand garantieren, dass du weit genug großes Loch kriegst. Dann kriegst du vielleicht ein kleines Loch, dann musst du 100 Mal zuschlagen, bis ein großes Loch da ist, oder was? Also leuchtet mir immer noch nicht ein, was da jetzt irgendwie so das große Geheimnis sein soll. So, dann gibt's Schwafschaden, Berlin DPA, die Affäre um verschwundene Baupläne für die neuen Bundesnachrichtendienstzentrale in Berlin sorgen weiter für Wirbel. CDU-Vollidiot, Wolfgang Bosbach, sieht BND-Chef Ernst Urlau durch den Skandal beschädigt. Der Mann, der ständig immer nach mehr Terrorismus, mehr Überwachung und mehr Folter verlangt, sieht irgendwen irgendwo beschädigt. Ja, der Mann selber ist ein einzelner wandelnder Schaden. Ich weiß auch nicht. Herr Urlau hat ein echtes Problem, sagte Bosbach der Mitteldeutschen Zeitung. Ah ja? Dann gibt's Neues von der Kirche. Ein Geständnis, das Bistum Hildesheim in Niedersachsen wird von einem Missbrauchsfall erschüttert. Ein katholischer Pfarrer aus Salzgitter hat zugegeben, sich sexuell an Kindern vergangen zu haben. Der Priester habe die Vorwürfe im Verhör bei der Polizei eingeräumt, teilten die Ermittler in Braunschweig mit. Der Mann sitzt seit gestern wegen dringenden Tatverdachts, und gestern ist da Samstag, wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe gegen den Pfarrer sollen schon einige Jahre zurückliegen. Das Bistum Hildesheim reagierte überrascht und erschüttert. Einzelfall bedauerlicher. Wetten? Na, da wäre jetzt dann auch nochmal interessant, ob irgendwie KFN, hatten wir ja letzte Woche da, ob die Pfeifferschen Drüsenfieber, ob die Pfeifferschen Untersuchungsblubber, wenn die dann dessen Personalakte in die Finger kriegt, vielleicht versehentlich rausfindet, dass der vorher schon ein paar Mal versetzt wurde, nachdem Gerüchte laut wurden, dass er sich an Kindern vergangen haben könnte. Ja, Einzelfall bedauerlicher, keiner wusste was davon. Wetten? So, dann gibt es eine Vorerstigung nach der Verhaftung eines Pfarrers in Salzgitter. Wegen des Missbrauchs eines Jungen hat das Bistum den geständigen Geistlichen bis auf Weiteres von seinen Ämtern beurlaubt. Ob der 46-Jährige für immer aus dem Priesteramt entfernt wird, müssten kirchenrechtliche Ermittlungen ergeben, sagte Weihbischof Heinz-Günther Bongartz. Also immer vorausgesetzt, dass jetzt ich gerade nicht eben eine Bullshit-Meldung hatte. Der hat zugegeben, sich an Kinder, mindestens deren einem, vergangen zu haben. Da wäre es jetzt genau der richtige Augenblick zu sagen, hey, wenn er das schon zugegeben hat, dann wird der in Zukunft nur noch mit Kindern Kontakt haben, indem da irgendwelche bruchsicheren Gläser dazwischen sind. Aber niemals alleine, niemals unbeobachtet und niemals in Gelegenheiten, wo er sich irgendwie an Kindern hätte vergehen können. Aber nein, das sagen die da nicht. Der katholische Pfarrer hatte gestern gestanden, seit 2004 einen damals 10-Jährigen jahrelang sexuell missbraucht zu haben. Ja, und die Kirche sagt, oh, vielleicht, also mal vorläufig. Dann setzt die Kirche, die katholische, zur Verhinderung neuer Missbrauchsfälle verstärkt auf das Internet. Ein mehrsprachiges Portal und ein Online-Lernprogramm für kirchliche Mitarbeiter in aller Welt sollen sexuellen Missbrauch vorbeugen. Das Vorhaben der päpstlichen Universität Gregoriana werde von der Erzdiözese München und Freising unterstützt, sagte der Münchner Kardinal Reinhard Marx. In der bayerischen Landeshauptstadt wird dazu ein eigenes Zentrum für Kinder- und Jugendschutz der Gregoriana gegründet. Für Opfer oder deren Angehörige gibt es dann allerdings weiterhin Schweigeverpflichtungen, sobald irgendwelche Kirchenpfeifen mitkriegen, dass die irgendwas hätten sagen wollen können, oder was? Na? So, dann gab es am Sonntag das Mubarak-Koma-Gerücht. Über den Gesundheitszustand gab es am Abend widersprüchliche Berichte. Der staatliche ägyptische Rundfunk und der arabische Fernsehsender Al Jazeera berichteten, Mubarak habe einen Schlaganfall erlitten und liege im Koma. Sein Rechtsanwalt habe dies bestätigt, hieß es. Der Direktor der Luxuskrankenhaus in Sinai, Bad Sharm el-Sheikh, in dem sich Mubarak seit Juni unter Arrest aufhält, dementierte jedoch, dass er ins Koma gefallen sei. Also nichts Genaues weiß man nicht. Da gibt es Neues von S21. Eine Meldung, das war die Welt, die da nämlich groß berichtet hat, der am 30. September mit einem Wasserwerfer die Augen rausgeschossen habende Dietrich Wagner, der hat nicht nur ein blindes Auge und eins mit 10% Sehfähigkeit, also zu gut Deutsch zwei praktisch blinde Augen. Das kann ich ja nun persönlich einfach schlicht und ergreifend deswegen sagen, weil ich ein 10% Auge habe und weiß, dass ich damit ungefähr gar nichts sehe, und lesen kannst du damit mal völlig vergessen. Aber jedenfalls, der Mann ist auch wieder bei Demos aufgetreten und hat mitprotestiert. Dem haben sie die Augen rausgeschossen und das hat ihn immer noch nicht aufgehalten. Na, das könnte man ja einfach mal zur Kenntnis nehmen. So, dann gab es gestern die Meldung, dass die Gegner des geplanten Tiefbahnhofs die Präsentation des Stresstestergebnisses boykottieren wollen, nachdem ohnehin schon bekannt war, dass das Ergebnis erfolgreich ist. Ja, völlig überraschend ist das natürlich erfolgreich. Alles andere als erfolgreiches Ergebnis wäre auch überraschend gewesen. Und also gestern haben dann die Gegner sich überlegt, dass sie dann vielleicht doch nicht mehr an dieser Scharade mitmachen wollen. Geißler hat sich jetzt schon geäußert und gesagt, du, das ist jetzt aber nicht nett, erst zu sagen, hier, wir machen Stresschen Testchen und dann aber, wenn das Ergebnis rauskommt, dann nicht mehr mitmachen zu wollen. Wo ich irgendwo auch schon den Hinweis gelesen habe, eigentlich gab es in dem schlichten Spruch von einem Herrn Geißler die Aussage, dass die Gegner an der Ausgestaltung des Stresschen-Testchen beteiligt würden. Wovon man irgendwie so ungefähr gar nichts mitbekommen hat. Also entweder sind sie sehr still beteiligt worden oder sie sind genau gar nicht beteiligt worden. Letzteres wäre die wahrscheinlichere Antwort. So, genau, erfolgreich ist es. Die Bahn hat im Streit um S21 eine entscheidende Hürde genommen. Das ist Gutachten. Der Schweizer Verkehrsberater SMA zum Stresstest für das Bauprojekt hatte die Leistungsfähigkeit des geplanten unterirdischen Durchgangsbahnhofs bestätigt, hatte die Nachrichtenagentur dpa erfahren. Gestern Mittag. So, dann gibt es eine US&P-Empfehlung. Nämlich angesichts der drohenden Zahlungsunfähigkeit der USA hat die Ratingagentur Moody's vorgeschlagen, die gesetzliche Schuldenobergrenze abzuschaffen. Na, eine Empfehlung, der ich aus vollem Herzen folgen kann, weil jetzt gerade passiert in USA der lustige Kampf, dass irgendwelche Republikaner rechts außen Tee-Partei-Vollidioten meinen, nein, ich werde auf gar keinen Fall zustimmen, dass die Schuldenobergrenze überhaupt auf nur einen einzigen Cent erhöht wird, was, wenn die da bleiben, dazu führen wird, dass in ungefähr 2 Wochen die USA Schulden nicht mehr begleichen können wird und damit offiziell pleite ist. Und das wiederum, das kann ungefähr niemand wollen, weil USA eine verdammt große Wirtschaft ist. Wenn die eine Pleite hinlegen, dann werden die Lehman-Brüder mal, irgendein lustiger Faktor, 10 vielleicht, 100, keine Ahnung. Also die nächste Krise könnte USA sein. Habe ich in Teil 1 aber auch schon untergebracht. Und diese Schuldenobergrenze-Geschichte, die ist hysterisch gewachsen, weil nämlich ganz viel früher TM mal irgendwie der US-Kongress keine Rechte hatte, am Haushalt rumzuschrauben. Inzwischen haben sie das Recht, können selber sagen, wo das Geld hinausgegeben wird. Man braucht also auch gar keine irgendwie gearteten Schuldenobergrenzen mehr. Die machen so ungefähr gar keinen Sinn. Ja, aber hey, ich gehe davon aus, die Republikaner werden da auch nicht mitmachen. Dann gibt's einen Notvizit. Klarer Fall von Selbstmord. Der Whistleblower, der den Telefonhack-Skandal von News of the World aufgedeckt hat, wurde tot in seiner Wohnung gefunden. Gab's am Dienstag. Die Troll-G, die deutsche Trollgewerkschaft, die deutsche Polizeigewerkschaft hat mit einer lustigen Pressemitteilung rumgetrollt. Dass die Polizei angegriffen wird, passiert in der wirklichen Welt jeden Tag. Aber dagegen haben wir angemessene Waffen. In der realen Welt wissen wir uns zu wehren, in der virtuellen Welt aber nicht, sagte der DPOLG-Vortrollende Rainer Wendt. Man brauche Cybercops, die im Internet auf Streife gingen und Server, von denen aus die Angriffe geführt würden, zerstören oder zumindest zeitweise blockieren könnten. Zerstören, ja, die werfen mit A-Bomben, sag mal, haben die DPOLG-Pfeifen irgendwie völlig den Verstand verloren? Okay, ich ziehe diese Frage zurück. Ja, der Herr Wendt, der hat nicht den Verstand verloren. Das setzt nämlich voraus, dass er vorher einen Hater gehabt haben müssen. Dann gab es Sarrazin, der aus einem türkischen Restaurant in Kreuzberg rausgeworfen wurde und sich jetzt als Opfer sieht. Scherz an der Sache war, er ist mit Kamerateam, begleitet von einer Journalistin, darum getrollt. Und irgendwie fanden da ein paar Leute das nicht so lustig, den Troll da irgendwie rumtrollen zu lassen, und haben ihn rausgeschmissen, Hausrecht und so, ne? Und er selber sagt dann von sich, ein verdienter Senator wird herausgemobbt, so das SPD-Mitglied. Verdienter Senator, habe ich irgendwas verpasst? So, dann kommen wir in der Musikecke an, wo sich Saltatio Mortis mit Pirates Live vom Barenfeld Samstag 13.55 Uhr einfindet, 4 Minuten 20 lang. Dieses Mädel, was er da anspricht, hat vorher auf ausdrücklichen Wunsch von der Bühne, die haben gesagt, so irgendwie, sie wollen Unterwäsche auf die Bühne geschmissen bekommen. Irgendein Stück Unterwäsche, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ich glaube ein BH, auf die Bühne gefeuert. Und darauf bezieht er sich. Dann gibt es aus YouTube piratisiert, 2 Minuten 37 lang, The Truth About The Economy in unter 2 Minuten 15. Höhö. Das, die lustigen Kritsch-Kratsch-Geräusche sind irgendwas videomäßig gezeigtes, so von wegen hier, ich mal was an der Tafel. Was übrigens beschleunigt gewinnt wurde. Deswegen die 2.15 schafft er auch nur, wenn er beschleunigt zeichnet. Gut, man könnte das Zeichnen auch gleich weglassen, aber hey. Und so völlig falsch ist es nicht. Putzig ist die Antwort darauf, von wegen, warum das denn alles falsch wäre, die ist dann übrigens größer 10 Minuten lang. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir auch noch irgendeine Form von Reaktion auf das hier zukommen lassen wollt, lade ich euch ein, mir im compiblog.de kompot 274 Teil 2 einen Kommentar einzustellen, mir eine Mail bei compiblog@googlemail.com zu schicken oder bei Twitter @kompot oder bei Google Plus, da bin ich auch, mich in irgendeiner Form anzuquatschen, schräg von der Seite oder so. Und genau, dann sage ich viel Spaß mit Pirates Live von Samu und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Du segelst offensichtlich unter schwarz-weißer Piratenflagge, The Pirates Live. Meine Seelfäden da unter every day like it might be your last. For all of us know that life is hard and fast. We live for the moment, don't care for the past. Promises are coming to me. What's the problem with the economy? Let me connect the dots and show you the big picture in less than 2 minutes, 15 seconds. Dot one. Since 1980, the American economy has doubled in size. But adjusting for inflation, most people's wages have barely increased. Second dot. Where did all that money go? Almost all the gains have gone to the super rich. The top 1% used to take home about 10% of total income. Now it takes home more than 20%. And the super rich have 40% of the nation's entire wealth. The third dot. All this money at the top has given the super rich lots of political power, especially power to lower their tax rates. Before 1980, the top tax rate was over 70%. Now it's down to 35%. And much of their income is capital gains, subject to only a 15% tax. According to the IRS, the richest 400 Americans pay only 17%. Fourth dot. This means huge budget deficits. Tax revenues are down to less than 15% of the total economy, the lowest in 60 years. So public services are being cut at all levels of government. Our kids are being crowded into classrooms with more and more other children. Roads, bridges, levees, healthcare, safety nets, they're all being sacrificed. The fifth dot. Instead of joining together for better wages and jobs, many people are so scared that they're competing with other working people for the scraps that are left behind. So we get union versus non-union, public employee versus private, native-born versus immigrants. Final dot. The vast middle class, unable to borrow as it could before, no longer has the purchasing power needed to get the economy growing again, which means continued high unemployment and an anemic recovery. So you see the big picture? The only way we can have a strong economy is with a strong middle class. MoveOn.org political action is responsible for the content of this advertisement.